NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 19. von 32 Abschnitten. Ich wandere. Doch wohin ich reise, woher? Das sage mir der Weise, der mehr als ich mich selber kennt. Mein Dasein, das sich kaum entschwinget dem Augenblick, der es verschlinget und bang nach seinem Ziele rennt. Karl Philipp Moritz, der 1786 den dritten Teil seines autobiografischen Romans veröffentlichte, in demselben Jahr übrigens, in dem der ihm bis dahin unbekannte Goethe seine Italienreise antrat, Moritz also baute sein mit 18 Jahren geschriebenes Gedicht in den Roman ein. Anton Reiser richtet seine poetische Klage und Frage nach dem Woher und Wohin seiner Pilgrimschaft durchs Leben an seinen Freund Philipp Reiser, mit dem ihn nach vielen durchlesenen Shakespeare-Nächten eine innige Freundschaft verbindet. Anton führt mittlerweile ein neues Tagebuch, in dem er die innere Geschichte seines Erlebens in Briefen an Philipp festhält. Er schreibt Abhandlungen über die Fragen der Existenz, sucht nach vernünftigen Ursachen seines als zwecklos empfundenen Daseins. Und in seiner Einsamkeit besingt er auch die Seelenfreundschaft zu einem Jüngling und schließt seine poetischen Ergüsse auch schon einmal mit einer Formel aus dem Repertoire Klopstocks. Und um uns ward's Elysium. Philipps des Freundes Elysium liegt jedoch in der Nähe von Frauen, in die er sich häufig und gern verliebt. Anton hält es für unmöglich, dass auch er die Gunst eines Mädchens erwerben könne, denn sein Körper erscheint ihm so wenig liebenswürdig und anziehend wie seine Kleidung. Einzig die Shakespeare-Lektüre, die Hamlet-Monologe bescheren ihm einen melancholischen Leidensgenossen und die einsamen Spaziergänge außerhalb der Stadttore Hannovers reißen ihn aus seinem traurigen Dasein, das, mit Moritz' Worten, bei ihm auf eine Zeit lang an keine Verhältnisse mehr geknüpft war, sondern in sich und für sich selbst bestand. Wie Reiser liest, so schreibt und dichtet er auch, stellt Hans-Jürgen Schinks in seiner Untersuchung über die Melancholie des 18. Jahrhunderts fest. Melancholie bleibt der Nährboden von Reisers Dichtungstrieb, weil sie die ihn ganz beherrschende Empfindung ist, schreibt Schinks, der auch feststellt, dass der Poet Reiser die literarischen Qualitäten der Melancholie freisetzt, indem er, der Adept der empfindsamen Literatur, seine eigene Melancholie ästhetisiert. Hören Sie wieder Peter Lieck. Aber der Frühling und Sommer des Jahres 1775 verfloss ihm nun ganz poetisch. Die angenehmen Shakespeare-Nächte, welche er im Winter mit Philipp Reisern zugebracht hatte, wurden nun durch noch angenehmere Morgenspaziergänge verdrängt. Nicht weit von Hannover, wo der Fluss einen künstlichen Wasserfall bildet, ist ein kleines Gehölz, welches man nicht leicht irgendwo angenehmer und einladender finden kann. Hierher wurden Wallfahrten noch vor Sonnenaufgang angestellt. Die beiden Wanderer nahmen sich ihr Frühstück mit, und wenn sie nun im Walde angelangt waren, so beraubten sie eine Menge Baumstämme ihres Mooses und bereiteten sich einen weichen Sitz, worauf sie sich lagerten. Und wenn sie ihr Frühstück verzehrt hatten, sich einander wechselsweise vorlasen. Hierzu wurden besonders Kleists Gedichte ausgewählt, die sie bei dieser Gelegenheit beinahe auswendig lernten. Wenn sie dann am anderen Tage wieder hinkamen, so suchten sie im ganzen Wäldchen erst ihren gestrigen Platz wieder und fanden sich nun hier wie zu Hause in der großen freien Natur, welches ihnen eine ganz besondere herzerhebende Empfindung war. Alles in diesem großen Umkreise um sie her gehörte ihren Augen, ihren Ohren und ihrem Gefühl. Das junge Grüne der Bäume, der Gesang der Vögel und der kühle Morgenduft. Wenn sie dann wieder heimkehrten, so ging Philipp Reiser in seine Werkstatt und machte Klaviere, indes Anton Reiser die Schule besuchte, wo nun größtenteils schon eine ganz andere Generation seiner Mitschüler war, so dass er auch hier mit leichterem Herzen hingehen konnte. In manchen Stunden suchte dann Anton Reiser auch seine geliebte Einsamkeit wieder, ob er nun gleich einen Freund hatte. Und wenn irgendein schöner Nachmittag war, So hatte er sich auf einer Wiese vor Hannover längst dem Flusse ein Plätzchen ausgesucht, wo ein kleiner, klarer Bach über Kiesel rollt, der sich zuletzt in den vorbeigehenden Fluss ergoss. Dies Plätzchen war ihm nun, weil er es immer wieder besuchte, auch gleichsam eine Heimat in der großen, ihn umgebenden Natur geworden. Und er fühlte sich auch wie zu Hause, wenn er hier saß. Und war doch durch keine Wände und Mauern eingeschränkt, sondern hatte den freien, ungehemmten Genuss von allem, was ihn umgab. Dies Plätzchen besuchte er nie, ohne seinen Horaz oder Virgil in der Tasche zu haben. Hier las er Blandusiens Quell, und wie die eilende Flut, obliquo laborat, trepidare ribo. Von hier sah er die Sonne untergehen und betrachtete die sich verlängernden Schatten der Bäume. An diesem Bache verträumte er manche glückliche Stunde seines Lebens. Und hier besuchte ihn zuweilen die Muse, oder vielmehr, er suchte sie. Denn er bemühte sich jetzt, ein großes Gedicht zustande zu bringen. Und weil er diesmal bloß dichten wollte, um zu dichten, so gelang es ihm nicht wie vorher. Der Wunsch, ein Gedicht zu machen, war diesmal eher bei ihm da, als der Gegenstand, den er besingen wollte, woraus gemeiniglich nicht viel Gutes zu folgen pflegt. Die Gedanken waren diesmal gesucht oder gemein. Man sah, was er schrieb, hatte sollen ein Gedicht werden. Indes schimmerte auch durch diese schlechten Verse allenthalben seine schwermütige Laune durch. Jedes lachende und angenehme Bild war gleichsam mit einem Flor überzogen. Die Blätter färbten sich nur mit jungem Grün, um wieder zu verwelken. Der Himmel war nur heiter, um sich wieder zu trüben. Philipp Reiser erteilte diesem Gedicht seinen Beifall nicht. Und doch hatte Anton Reiser bei jedem Reime, den er mühsam hersetzte, darauf gerechnet. Aber sein Freund war ein strenger und unparteiischer Richter, der nicht leicht einen matten Gedanken, einen gesuchten Reim oder ein Flickwort ungeahndet ließ. Besonders machte er sich über eine Stelle in Anton Reisers Gedicht lustig, die hieß: »So wechselt Lust und Schmerz im ganzen Leben ab, und selbst das Leben sinkt ins stille, kühle Grab.« Philipp Reiser konnte nicht aufhören, über diese Stelle, die er in einem komischen Tone deklamierte, seinen Witz spielen zu lassen. Er nannte seinen Freund seinen lieben Hans Sachs und machte ihm mehr dergleichen Lobsprüche, die eben nicht allzu aufmunternd waren. Indes ließ er ihn doch nicht ganz sinken, sondern hob einige erträgliche Stellen aus dem Gedicht heraus, denen er denn seinen Beifall nicht ganz versagte. Durch eine solche wechselseitige Mitteilung und fruchtbare Kritik wurde nun das Band zwischen diesen beiden Freunden immer fester geknüpft. Und Anton Reisers Streben, er mochte Verse oder Prosa niederschreiben, ging unablässig dahin, sich den Beifall seines Freundes zu erwerben. Damals ereignete sich nun ein Vorfall, der Anton Reisers Herzen eben nicht viel Ehre zu machen scheint, ob er gleichwohl in der Natur der menschlichen Seele gegründet ist. Der Sohn des Pastor Marquardt, welcher während der Zeit die Universität bezogen hatte und von dort schwindsüchtig wieder zurückgekommen war, wurde, nachdem man alle möglichen Mittel vergeblich angewandt, von den Ärzten aufgegeben, die in diesem Frühjahr seinen Tod als gewiss prophezeiten. Und Reisers erste Gedanken, da er dies hörte, waren, wie er auf diesen Vorfall ein Gedicht machen wollte, das ihm Ruhm und Beifall und auch vielleicht die Gunst des Pastor Marquardt wieder zu Wege brächte. Kurz, er hatte das Gedicht schon 8 Tage vorher angefangen, ehe der junge Marquardt starb. Statt nun, dass er dies Gedicht hätte machen sollen, weil er über diesen Vorfall betrübt war, suchte er sich vielmehr selbst in eine Art von Betrübnis zu versetzen, um auf diesen Vorfall ein Gedicht machen zu können. Die Dichtkunst machte ihn also diesmal wirklich zum Heuchler. Allein der junge Marquardt hatte sich auch die letzte Zeit um Reisern eben nicht viel bekümmert und sich seiner gegen die Spöttereien und Beleidigungen seiner Mitschüler nicht angenommen, sondern, so wie es zuweilen kam, wohl selbst mit eingestimmt. Dass Reisern also sein Gedicht auf den jungen Marquardt mehr am Herzen lag als der junge Marquardt selbst, war wohl sehr natürlich, obgleich es wieder nicht zu billigen war, dass er Empfindungen log, die er nicht hatte. Er war auch dabei nicht ganz einig mit sich selber, sondern sein Gewissen machte ihm häufig Vorwürfe, die er denn dadurch übertäubte, dass er sich selbst zu überreden suchte, er empfinde wirklich eine solche Wehmut über den frühen Tod des jungen Marquardt, der in der Blüte seiner Jahre allen Hoffnungen und Aussichten auf die Zukunft dieses Lebens entrissen ward. Weil nun dies Gedicht im Grunde Heuchelei war, so gelang es ihm auch wiederum nicht und erhielt auch den Beifall seines Freundes nicht, der fast an jeder Zeile etwas zu tadeln fand. Auch der Pastor Marquardt, dem er das Gedicht überreichen ließ, nahm keine besondere Rücksicht darauf. Und er erreichte also seinen Zweck dadurch gar nicht. Aber es ereignete sich bald darauf ein Vorfall, der ihm Veranlassung gab, sich auf eine weniger affektierte Art in poetische Begeisterung zu versetzen. Es fügte sich nämlich im Anfang des Sommers, dass ein junger Mensch von 19 Jahren, der ansehnliches Vermögen besaß und ein sehr guter Freund von Philipp Reisern war, beim Baden im Flusse ertrank. Philipp Reiser trug bei dieser Gelegenheit seinem Freunde auf, dass er auf diesen Vorfall ein Gedicht, so gut es nur in seinen Kräften stünde, verfertigen sollte. Er wollte es drucken lassen, und wenn es auch nicht gedruckt würde, so würde es doch immer, wenn es gut geriete, als ein Produkt des Geistes schätzbar sein. Dieser Auftrag von seinem Freunde machte Anton Reisers ganzen Ehrgeiz rege. Er suchte sich den Vorfall so lebhaft wie möglich vors Auge zu bringen. Und nachdem er anderthalb Tage lang Ausdruck gegen Ausdruck abgewogen und seine Seelenkräfte angestrengt hatte, um sich den Beifall seines Freundes zu verdienen, waren ihm am Ende folgende Strophen gelungen. Wenn seufzend unterm Druck schwer auf ihm ruhender Jahre ein frommer Greis erblasst, wird Wehmut unser Herz. Doch legt ein rascher Tod den Jüngling auf die Bahre, der kaum zu blühen begann, so wird die Wehmut Schmerz. Der braunen Nacht entstieg der schönste Sommermorgen, und ruhig atmete noch früh des Jünglings Brust. Ein sanfter Schlaf verscheucht rund um ihn her die Sorgen, bis ihn Aurora weckt zu einem Tag voll Lust. Er sah diesen Tag, und tausend frohen Tagen sah er entgegen, noch voll starker Zuversicht. Nicht bange Ahndungen, die seinen Tod ihm sagen, beklemmen seine Brust, die nur von Freuden spricht. Am heitern Himmel glänzt die unumwölkte Sonne dem Jüngling freundlich zu und winkt ihn auf die Flur. Da strahlte um ihn her in hoher, stiller Wonne und Ernst in ihrer Pracht die feiernde Natur. Doch welch ein Schatten bebt dort durch den goldenen Schimmer, und immer näher bebt's. O Jüngling, zieh zurück den allzu kühnen Fuß, zu spät, welch ein Gewimmer. Ach Gott, den Jüngling trifft sein trauriges Geschick. Es lauerte der Tod auf ihn in stillen Fluten, und über seinen Raub rauscht er nun stolz dahin. Des Jünglings Freunde sehen's und ihre Herzen bluten, sie fühlen den Verlust und klagen laut um ihn. Doch welch ein Wonnetod, wo solche Zähren fließen, wo sanft ein Auge weint, aus dem der Himmel lacht. O selig, wenn nun einst sich meine Augen schließen, wenn dann auch um mich hier die Freundschaft zärtlich klagt. Das Letztere bezog sich auf den Umstand, dass ein junges, schönes Frauenzimmer, die eine nahe Anverwandtin von dem Ertrunkenen war und mit deren Bruder sich dieser eben gebadet hatte, auf die erhaltene Nachricht von dem unglücklichen Vorfall sogleich aus der Stadt herbeieilte und bei der Menge Menschen, die am Flusse standen, ihre Tränen nicht verbarg, welches Anton Reiser mit Rührung bemerkte, so dass er den Toten fast beneidet hätte, um den solche Tränen flossen. Reiser war nämlich auch in der Absicht, sich zu baden, an den Fluss gegangen, und eben da er hinkam, war der junge Mensch ertrunken, dessen Gefährte sich noch nicht einmal wieder angekleidet hatte. Er sah darauf die gleichgültigen und bei der Sache uninteressierten Zuschauer sich allmählich versammeln, sah den Körper des jungen Menschen, den er selbst durch Philipp Reisern sehr gut gekannt hatte, herausziehen und alle Mittel, ihn wieder zum Leben zu bringen, vergeblich anwenden. Dies alles machte einen so lebhaften Eindruck auf ihn, dass das Gedicht, welches er auf diesen Vorfall verfertigte, eine gewisse Wahrheit im Ausdruck erhielt und sich dadurch von dem Gedicht auf den Tod des jungen Marquardt sehr merklich unterschied. Dies Gedicht fand nun, einige Härten ausgenommen, Philipp Reisers Beifall wieder, welches für Anton Reisern so aufmunternd war, dass er nun auch ohne Veranlassung durch eigene Aufsätze in Prosa und in Versen sich seines Freundes Beifall zu erwerben suchte. Allein die Aufsätze und Gedichte ohne eigentliche Veranlassung wollten ihm nie recht gelingen. Er quälte sich 14 Tage lang mit einem Gegenstande, den er sich zu besingen vorgenommen hatte. Dies war eine Gegeneinanderstellung des Weltmannes, dessen Hoffnung sich mit diesem Leben endigt, und des Christen, der eine frohe Aussicht auf die Zukunft jenseits des Grabes hat. Diese Idee war ein Überbleibsel seiner Lektüre von Youngs Nachtgedanken. Und da ihm der Gegenstand, worüber er Verse machen wollte, gleichgültig war, indem er keine besondere Veranlassung zum Dichten als seine Neigung und das Streben nach dem Beifall seines Freundes hatte, so drängte sich ihm das Resultat seiner Lektüre von Youngs Nachtgedanken am ersten auf, dem er noch eine ziemlich vernünftige Wendung gab, indem er seinen Christen alle erlaubten Freuden des Weltmanns genießen ließ und ihm dennoch den Vorteil einer frohen Aussicht in die Ewigkeit dazu gab, so dass er gegen den Weltmann auf allen Seiten gewinnen musste. Aus dieser zwar richtigen, aber zu gesuchten und gekünstelten Idee entstand denn folgendes zweite Gedicht, das wiederum Reisers Beifall nicht erhielt und womit er auch selbst, ungeachtet der Mühe, die es ihm gekostet hatte, nie zufrieden war. Der Weltmann und der Christ. Einst gingen über Blumenwiesen ein Christ und Weltmann einen Pfad. Hier, wo der Freude Bäche fließen, ward jeder süßer Freuden satt. Der Weltmann nutzte klug sein Leben, er hielt's für seine Ewigkeit. Nie konnte sich sein Geist erheben bis über sich und Welt und Zeit. Mit Klugheit nutzt er jede Freude, die die Natur umsonst ihm bot. Ihm lacht die Flur im Blumenkleide, ihm glänzet früh das Morgenrot. Vor diesen edlen Erdenfreuden verschloss auch nicht der Christ die Brust. Und nicht geboren nur zu leiden, genoss auch er des Weltmanns Lust. Nur mit dem kleinen Unterscheide, der Freude Anfang war ihm da, wo jener seiner kurzen Freude furchtbarem End entgegensah. Dieser Sommer war also für Anton Reiser ein recht poetischer Sommer. Seine Lektüre mit dem Eindruck, den die schöne Natur damals auf ihn machte, zusammengenommen, tat eine wunderbare Wirkung auf seine Seele. Alles erschien ihm in einem romantischen, bezaubernden Lichte, wohin sein Fuß trat. Aber ungeachtet seines genauen Umganges mit Reisern, liebte er dennoch vorzüglich die einsamen Spaziergänge. Nun war vor dem neuen Tore in Hannover der Gang auf der Wiese längst dem Flusse nach dem Wasserfalle zu besonders einladend für seine romantischen Ideen. Die feierliche Stille, welche in der Mittagsstunde auf dieser Wiese herrschte, die einzelnen hier und da zerstreuten hohen Eichbäume, welche mitten im Sonnenschein, so wie sie einsam standen, ihren Schatten auf das Grüne der Wiese hinwarfen, ein kleines Gebüsch, in welchem man versteckt das Rauschen des Wasserfalls in der Nähe hörte, am jenseitigen Ufer des Flusses der angenehme Wald, in welchem er mit Reisern des Morgens in der Frühe spazieren gegangen war, in der Ferne weidende Herden und die Stadt mit ihren vier Türmen und dem umgebenden, mit Bäumen bepflanzten Walle, wie ein Bild in einem optischen Kasten. Dies zusammengenommen versetzte ihn allemal in jene wunderbare Empfindung, die man hat, so oft es einem lebhaft wird, dass man in diesem Augenblick nun gerade an diesem Orte und an keinem anderen ist. Dass dies nun unsere wirkliche Welt ist, an die wir so oft als an eine bloß idealische Sache denken. Es fällt einem ein, dass man sich bei der Lektüre von Romanen immer wunderbarere Vorstellungen von den Gegenden und Örtern gemacht hat, je weiter man sie sich entfernt dachte. Und nun denkt man sich, mit allen großen und kleinen Gegenständen, die einen jetzt umgeben, zum Beispiel in der Vorstellung eines Einwohners von Peking, dem dies alles nun ebenso fremd, so wunderbar deuchten müsste. Und die uns umgebende wirkliche Welt bekommt durch diese Idee einen ungewohnten Schimmer, der sie uns ebenso fremd und wunderbar darstellt, als ob wir in dem Augenblick 1000 Meilen gereist wären, um diesen Anblick zu haben. Das Gefühl der Ausdehnung und Einschränkung unseres Wesens drängt sich in einen Moment zusammen. Und aus der vermischten Empfindung, welche dadurch erzeugt wird, entsteht eben die sonderbare Art von Wehmut, die sich unserer in solchen Augenblicken bemächtigt. Reiser fing schon damals an, über dergleichen Erscheinungen bei sich selber nachzudenken und zu untersuchen, wie die Gegenstände solcher Eindrücke auf ihn machen könnten. Allein die Eindrücke selbst waren noch zu lebhaft, als dass er kaltblütige Reflexionen darüber hätte anstellen können. Auch war seine Denkkraft noch nicht geübt und nicht stark genug, sich die aufsteigenden Bilder der Fantasie gehörig unterzuordnen. Dazu kam eine gewisse Trägheit und Hinsinken in der Behaglichkeit des Genusses, wodurch ebenfalls seine Reflexionen wieder gehemmt wurden. Demungeachtet aber hatte er schon seit dem vorigen Sommer im Sinn gehabt, einen Aufsatz über die Liebe zum Romanhaften zu schreiben und diesen in das Hannoversche Magazin einrücken zu lassen. Er sammelte hierzu beständig Ideen und hatte genug Gelegenheit, sie zu sammeln, weil seine eigene Erfahrung sie ihm täglich an die Hand gab. Allein mit dem ganzen Aufsatz kam er doch nicht zustande. Auch konnte er damals nicht begreifen, warum die einzelnen auf der Wiese hin und her zerstreuten hohen Bäume mit ihrem Schatten in der Mittagssonne einen so wunderbaren Eindruck auf ihn machten. Er fiel nicht darauf, dass eben der einsame Stand derselben in großen und unregelmäßigen Zwischenräumen der Gegend das majestätische feierliche Ansehen gab, wodurch sein Herz immer so gerührt wurde. Diese einsamen Bäume machten ihm seine eigene Einsamkeit, indem er unter ihnen umherwandelte, gleichsam heilig und ehrwürdig. So oft er unter diesen Bäumen ging, lenkten sich seine Gedanken auf erhabene Gegenstände. Seine Schritte wurden langsamer, sein Haupt gesenkt und sein ganzes Wesen ernster und feierlicher. Dann verlor er sich in dem naheliegenden, niedrigen Gebüsch und setzte sich in den Schatten eines Gesträuchs, wo er denn beim Geräusch des nahen Wasserfalls sich entweder in angenehmen Fantasien wiegte oder las. Es ging auf die Weise fast kein Tag hin, wo seine Fantasie nicht mit neuen Bildern aus der wirklichen sowohl als aus der idealischen Welt genährt worden wäre. Zu diesem allem kam nun noch, dass gerade in diesem Jahr die Leiden des jungen Werthers erschienen waren, welche nun zum Teil in alle seine damaligen Ideen und Empfindungen von Einsamkeit, Naturgenuss, patriarchalischer Lebensart, dass das Leben ein Traum sei und so weiter, eingriffen. Er bekam sie im Anfange des Sommers durch Philipp Reisern in die Hände, und von der Zeit an blieben sie seine beständige Lektüre und kamen nicht aus seiner Tasche. Alle die Empfindungen, die er an dem trüben Nachmittage auf seinem einsamen Spaziergange gehabt hatte und welche das Gedicht an Philipp Reisern veranlassten, wurden dadurch wieder lebhaft in seiner Seele. Er fand hier seine Ideen vom Nahen und Fernen wieder, die er in seinen Aufsatz über die Liebe zum Romanhaften bringen wollte. Seine Betrachtungen über Leben und Dasein fand er hier fortgesetzt. Wer kann sagen, das ist, da alles mit Wetterschnelle vorbeifliegt? Das war eben der Gedanke, der ihm schon so lange seine eigene Existenz wie Täuschung, Traum und Blendwerk vorgemalt hatte. Was aber nun die eigentlichen Leiden Werthers anbetraf, so hatte er dafür keinen rechten Sinn. Die Teilnehmung an den Leiden der Liebe kostete ihm einigen Zwang. Er musste sich mit Gewalt in diese Situation zu versetzen suchen, wenn sie ihn rühren sollte. Denn ein Mensch, der liebte und geliebt ward, schien ihm ein fremdes, ganz von ihm verschiedenes Wesen zu sein, weil es ihm unmöglich fiel, sich selbst jemals als einen Gegenstand der Liebe von einem Frauenzimmer zu denken. Wenn Werther von seiner Liebe sprach, so war ihm nicht viel anders dabei, als wenn ihn Philipp Reiser von den allmählichen Fortschritten, die er in der Gunst seines Mädchens getan hatte, oft stundenlang unterhielt. Aber die allgemeinen Betrachtungen über Leben und Dasein, über das Gaukelspiel menschlicher Bestrebungen, über das zwecklose Gewühl auf Erden, die dem Papier lebendig eingehauchten echten Schilderungen einzelner Naturszenen und die Gedanken über Menschenschicksal und Menschenbestimmung waren es, welche vorzüglich Reisers Herz anzogen. Die Stelle, wo Werther das Leben mit einem Marionettenspiel vergleicht, wo die Puppen am Draht gezogen werden und er selbst auf die Art mitspielt oder vielmehr mitgespielt wird, seinen Nachbar bei der hölzernen Hand ergreift und zurückschaudert, erweckte bei Reisern die Erinnerung an ein ähnliches Gefühl, das er oft gehabt hatte, wenn er jemandem die Hand gab. Durch die tägliche Gewohnheit vergisst man am Ende, dass man einen Körper hat, der ebenso wohl allen Gesetzen der Zerstörung in der Körperwelt unterworfen ist, als ein Stück Holz, das wir zersägen oder zerschneiden. Und dass er sich nach eben den Gesetzen, wie jede andere von Menschen zusammengesetzte körperliche Maschine bewegt. Diese Zerstörbarkeit und Körperlichkeit unseres Körpers wird uns nur bei gewissen Anlässen lebhaft und macht, dass wir vor uns selbst erschrecken, indem wir plötzlich fühlen, dass wir etwas zu sein glaubten, was wir wirklich nicht sind und stattdessen etwas sind, was wir zu sein uns fürchten. Indem man nun einem anderen die Hand gibt und bloß den Körper sieht und berührt, indem man von dessen Gedanken keine Vorstellung hat, so wird dadurch die Idee der Körperlichkeit lebhafter, als sie es bei der Betrachtung unseres eigenen Körpers wird, den wir nicht so von den Gedanken, womit wir ihn uns vorstellen, trennen können und ihn also über diese Gedanken vergessen. Nichts aber fühlte Reiser lebhafter, als wenn Werther erzählt, dass ein kaltes, freudenloses Dasein neben Lotten in grässlicher Kälte ihn anpackte. Dies war gerade, was Reiser empfand, da er einmal auf der Straße sich selbst zu entfliehen wünschte und nicht konnte und auf einmal die ganze Last seines Daseins fühlte, mit der man einen und alle Tage aufstehen und sich niederlegen muss. Der Gedanke wurde ihm damals ebenfalls unerträglich und führte ihn mit schnellen Schritten an den Fluss, wo er die unerträgliche Bürde dieses elenden Daseins abwerfen wollte, und wo seine Uhr auch noch nicht ausgelaufen war. Kurz Reiser glaubte sich mit allen seinen Gedanken und Empfindungen bis auf den Punkt der Liebe im Werther wiederzufinden. Lass das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen Nähern finden kannst. An diesen Worten dachte er, so oft er das Buch aus der Tasche zog. Er glaubte sie auf sich vorzüglich passend, denn bei ihm war es, wie er glaubte, teils Geschick, teils eigene Schuld, dass er so verlassen in der Welt war. Und so wie mit diesem Buche konnte er sich doch auch selbst mit seinem Freunde nicht unterhalten. Fast alle Tage ging er nun bei heiterem Wetter mit seinem Werther in der Tasche den Spaziergang auf der Wiese längst dem Flusse, wo die einzelnen Bäume standen, nach dem kleinen Gebüsch hin, wo er sich wie zu Hause fand und sich unter ein grünes Gesträuch setzte, das über ihm eine Art von Laube bildete. Weil er nun denselben Platz immer wieder besuchte, so wurde er ihm fast so lieb wie das Plätzchen am Bache. Und er lebte auf die Weise bei heiterem Wetter mehr in der offenen Natur als zu Hause, indem er zuweilen fast den ganzen Tag so zubrachte, dass er unter dem grünen Gesträuch den Werther und nachher am Bache den Virgil oder Horaz las. Allein die zu oft wiederholte Lektüre des Werthers brachte seinen Ausdruck sowohl als seine Denkkraft um vieles zurück, indem ihm die Wendungen und selbst die Gedanken in diesem Schriftsteller durch die öftere Wiederholung so geläufig wurden, dass er sie oft für seine eigenen hielt. Und noch verschiedene Jahre nachher bei den Aufsätzen, die er entwarf, mit Reminiszenzien aus dem Werther zu kämpfen hatte, welches der Fall bei mehreren jungen Schriftstellern gewesen ist, die sich seit der Zeit gebildet haben. Indes fühlte er sich durch die Lektüre des Werthers, ebenso wie durch den Shakespeare, so oft er ihn las, über alle seine Verhältnisse erhaben. Das verstärkte Gefühl seines isolierten Daseins, in dem er sich als ein Wesen dachte, worin Himmel und Erde sich wie in einem Spiegel darstellt, ließ ihn, stolz auf seine Menschheit, nicht mehr ein unbedeutendes, weggeworfenes Wesen sein, das er sich in den Augen anderer Menschen schien. Was Wunder also, dass seine ganze Seele nach einer Lektüre hing, die ihm, so oft er sie kostete, sich selber wiedergab. Nun fiel auch in diesen Zeitpunkt gerade die neue Dichterepoche, wo Bürger, Hölty, Voss, die Stollberge und so weiter auftraten und ihre Gedichte zuerst in den Musenalmanachen drucken ließen, die damals ihren Anfang genommen hatten. Der diesjährige Musenalmanach enthielt vorzüglich vortreffliche Gedichte von Bürger, Hölty, Voss und so weiter. Die beiden Balladen Leonore von Bürger und Adelstan von Hölty lernte Reiser sogleich auswendig, wie er sie las, und diese beiden auswendig gelernten Balladen sind ihm nachher auf seinen Wanderungen oft sehr zustatten gekommen. Schon damals versammelte er öfters in der Dämmerung des Abends, entweder bei seinem Wirt zu Hause oder bei seinem Vetter, dem Perückenmacher, einen Zirkel um sich her und deklamierte Leonore oder Adelstan und Röschen und teilte auf die Weise mit den Verfassern das Vergnügen des Genusses von dem Beifall, den ihre Werke erhielten. Denn so gut war er gesinnt, dass er diesen Beifall immer in ihrer Seele fühlte und sie sich in denselben Zirkel wünschte. Aber seine Verehrung gegen die Verfasser solcher Werke wie die Leiden des jungen Werthers und verschiedene Gedichte im Musenalmanach waren, fing auch nun an, ausschweifend zu werden. Er vergötterte diese Menschen in seinen Gedanken und würde es schon für eine große Glückseligkeit gehalten haben, nur einmal ihres Anblicks zu genießen. Nun lebte Hölty damals in Hannover. Und ein Bruder desselben war Reisers Mitschüler und hätte ihn leicht mit dem Dichter bekannt machen können. Aber so weit ging damals noch Reisers Selbstverkennung, dass er es nicht einmal wagte, Höltys Bruder diesen Wunsch zu entdecken und sich selbst mit einer Art von bitterm Trotz dies ihm so naheliegende und so sehr gewünschte Glück versagte. Indes suchte er jede Gelegenheit auf, mit Höltys Bruder zu sprechen. Und jede Kleinigkeit, welche dieser ihm von dem Dichter erzählte, war ihm wichtig. Und wie oft beneidete er diesen jungen Menschen, dass er der Bruder desjenigen war, welchen Reiser fast unter die Wesen höherer Art zählte, dass er mit ihm vertraulich umgehen, ihn so oft er wollte sprechen und ihn Du nennen konnte. Diese ausschweifende Ehrfurcht gegen Dichter und Schriftsteller nahm nachher mehr zu als ab. Er konnte sich kein größeres Glück denken, als der einst einmal in diesem Zirkel Zutritt zu haben, denn er wagte es nicht, sich ein solches Glück anders als im Traume vorzuspiegeln. NDR Kultur